Beim Bau der chinesischen Mauer. Kapitel 1. Übung 6. Hörverständnis. Der Radioreporter. Verstehst du, was er sagt? Was ist richtig? Was ist falsch? Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier spricht Aldo Caldo vom Kaiserlichen Rundfunk. Was ich hier sehe, können Sie sich nicht vorstellen. Ich stehe hoch oben auf der chinesischen Mauer. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Unten marschieren Tausende von Bauarbeitern vorbei. Der Jubel ist groß. Wieder ist ein Stück, das zentrale Stück der Nordmauer, fertig geworden. Und heute kommt er selbst, unser geliebter Kaiser, um sich den fantastischen Bau einmal anzusehen. Am Horizont kann ich den goldenen Wagen unseres Regenten schon sehen. Er kommt schnell näher. Ein Orchester spielt den Himmelsmarsch. Da kommt der Wagen. Er hält direkt vor mir. Der Kaiser selbst, meine Damen und Herren. Unser Kaiser setzt seine himmlischen Füße auf den Boden. Die Kaiserin ist auch dabei. Und kaum zu glauben, auch die zwei Prinzessinnen springen aus dem Wagen. Der Jubel ist jetzt unbeschreiblich.